Ja, erstmal hallo und einen schönen guten Abend da draußen an den Äthern. Also, ich habe mir ja eins überlegt, gell, und wollte euch das auch mal mitteilen. Also, Hählinge so zum Sagen, weil, also, ich weiß ja nicht, wer jetzt zuhört, der mich nachher verpfeift, gell, bei der Stasi oder so. Und, also, Name sage ich jetzt kein, aber, LOL, also, wenn morgen früh im Geschäft mein Chef zu mir kommt und sagt, höre mal, also, mein Chef nennt mich beim Vornamen, ist klar, gell, wir sind auch partout in der Firma, aber ich sage jetzt, wie gesagt, kein Name. Also, Chef sagt zu mir: Höre mal, drehst den Schlüssel rum, drückst Knöpfe, damit die Atombombe dann auch explodiert unterirdisch da im Atoll drunter, in Mururoa. Dann sage ich zum Chef: Hör mal mit mir nicht. Da kannst du mir Zulage zahlen, wie du willst, Überstund, alles, ich kündige. Sowas spiele ich nicht mit heutzutage, gell, weil Umweltschutz und alles. Und dann habe ich mir überlegt, der Franzos, ich habe nichts gehört von irgendwelchen Leuten, die da kündigt hätten, gell? Der Franzos, der ist da ja ganz anders. Der macht sowas nicht. Der Franzos, der hört auf alles, was sein Chef sagt. Und da wundert mich nichts, gell? Und ich weiß auch nicht, wo das noch nachführen soll mit der Grand Nation da, gell? Froschfresser. Also wirklich, nein, also ehrlich mit mir nicht. Sondern mit eurer Tagesordnung, der Wurstsendung auf der veganen Welle, auf dem Tofunk. Ja, schönen guten Tag zu Hause an den Äthern, an den Eitern, an den Eutern. Jawohl. So. Ja, als erstes sagen wir vielleicht, ach wirklich, ich denke schon, nochmal die ein Frequenz letztes Mal durch. vielleicht. Also eigentlich wissen wir es ja alle und ihr da draußen wisst es auch, aber vielleicht können wir auf dieser gemeinsamen Basis so etwas wie Solidarität schaffen, so etwas wie Ein Gegenöffentlichkeit. Zusammengehörigkeitsgefühl auf dem Weg zu einer besseren Welt. Ja, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Boah. Wie auch immer, ja, provokant, provokant. Wir haben heute den Sven dabei und Hallo, das. hallo. Hallo Sven. Nein, er hat jetzt euch da draußen Hallo gesagt, gar nicht uns. Nochmal vielleicht? Hallo. Gut, der Sven wird, wir haben ihn zum letzten Mal in der sechsten Sendung dabei gehabt und jetzt wird er uns unter Beweis stellen, ob er sich bis heute unsere Frequenzdaten merken konnte. Bitte Sven, dein großer Moment. Selbstverständlich. Terrestrisch waren das 94,7 Megahertz. Nein! Oh! Sven, Ich hatte alles auf dieses Pferd gesetzt, aber ich habe mich getäuscht. Die Zahlen haben gestimmt, Du Sven, möchtest aber hier Preise vergeben? die. Bitte? Ach so, möchtest du gar nicht. Na Ich gut, habe keine Preise die zu vergeben. Zahlen haben nämlich überhaupt nicht gestimmt, sondern Wohl haben die haben sie gestimmt. nicht. Er hat 94 gesagt. Ja, aber ja, gut. Es Ja, ist umgekehrt, das wissen unsere Hörerinnen Pfennigfuchserei, ja die ich hier nicht. betreibe, ist gar nicht meine Art sonst. Nein, wir sagen jetzt über die Frequenz selber mal durch. Ja, Wir haben hat sich einiges nämlich getan. terrestrisch wieder Grund und Boden gut gemacht. Wir haben jetzt eine Genauigkeit von, also es ist unglaublich, wir Sensationell. haben eine Frequenz erreicht von 96,600000 Megahertz. Und ich würde sagen, das ist einen Applaus wert da Ja, draußen genau an eine den Sekunde Endeltern. lang. Eine So, Sekunde bitte lang Applaus. starten jetzt. Stopp. 23. Danke. Das war's. So, Auf dem vielleicht, Kabel dagegen ja. ist der Breitbandkabelkampf weitergegangen. Wir haben die Breite nochmals ausgelatscht. Wir haben unseren Gegnerinnen keinen Fußbreit Hand freigelassen. Nämlich beginnt die Breiten. Bandfrequenzstelle jetzt bei, Ja, wo beginnt sie? Achso, vielleicht, soll ich es ich sagen? weiß es nicht Bei auswendig. 97,3968 Megahertz, das ist ein Ah. neuer Rekord. Und Aha. sie geht bis, also der Eckpunkt am Ich oberen glaube bis Kabelende. 97,594. Das ist richtig! Ja, hervorragend. Und der Kampf geht natürlich trotzdem noch weiter, aber ich denke, hier haben wir schon ein gewaltiges Forum geschaffen für Meinungen, die sonst unterdrückt Ich würde werden in sagen, da der passt Gesellschaft. einiges rein in Jetzt diese. klopft gerade die Andrea an unsere Tür. Hoppla, Hallo Andrea, hopp, kommst du vielleicht gerade rein? Hi, ich habe dein Telefon für dich. Oh, Telefon das ist bestimmt Martin für Jung. Kai. Ja, das ist Martin Jung ist ich am gehe dann so lange mal Telefon. raus, während du den ersten Beitrag ansagst. Ja, Ne? der erste Tschüss. Beitrag, das ist, ich meine, da lässt mich jetzt der Kai mit einem kleinen Problem allein. Sven, kannst du das Problem vielleicht kurz erläutern? Ja, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Genau, das ist auch mein Problem. Wir wissen alle noch nicht, was jetzt kommt, wollen aber den Eindruck erwecken, wir wüssten es und trotzdem ein bisschen kreativ rumspielen hier mit unserer Technik. Da haben wir ja ein schönes Mischpult, das haben wir noch nie. Ein neues Mischpult und ich sehe hier, wir haben Mikroregler, die sind kleiner als normale Regler. Bemerkenswert. Und die regeln wir jetzt runter und blenden uns cool aus. Gleichzeitig auch. Gleichzeitig vielleicht. Oder Ja. zuerst mich, das ist vielleicht lustig und dann sagst du noch was? Ja, und dann haben wir jetzt den Michael ausgeblendet und dann blende ich mich jetzt auch noch auf. Kulturgüter Europas. Folge 5. Over and over I keep going over. Der französische Wein, der französische Wein, der französische Wein, der französische Wein, der französische Wein. Dies als Ansprech, als anschwellender Sprechbox, Kickbox-Gesang. Zur Einschwellung, der französische Wein, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, wir haben den französischen Wein immer gern getrunken, er ist ganz okay. Ich habe gern gemocht, aber leider darf man ja jetzt nicht mehr, wir haben jetzt auch keinen mehr, wir trinken auch keinen mehr. Ja, wir haben ja noch ein paar Altbestände, Sven, die darf man auch heute noch trinken. Sven, bitte. Altbestände sind von 1967, über die wollen wir jetzt nicht reden. Da war Chirac. Da war ein Abrahams Chirac. Wurstkessel ist noch... Nein, oder vielleicht war er Gouverneur. Was auch Gouvernant? Immer. Gouvernant. Senator? Nein, bloß. Senat. Gourmand war er sicherlich auch damals schon. Jedenfalls französischer Wein. Französischer Wein. Heute müssen wir dagegen ist vorgehen. Von den Speisekarten politisch, von den Einkaufslisten eurer Väter, auch, Großväter ja, und Mütter. Und Mütter und natürlich. Und Großlesben und, naja, wen auch immer. Lesbenfrauen und schwulen Männer. Wie dem auch sei. MBH. Wir haben... Es heißt nicht GmbH, es heißt nur BH. Entschuldigung. Es ist Kultursendung, jetzt kommt gerade ein Fax rein, aber das hört ihr wahrscheinlich da draußen. Ein arabisches Fax. Können wir gleich nochmal machen. Wir machen es noch. Kulturgüter Europas. Folge 5. Over and over, I keep going over. Französischer Wein. Ja, liebe ZuhörerInnen, französischer Wein, heute in diesen schwer politisierten Zeiten... Ist keine Lösung mehr. Wir ist ein korruptes Thema. Nee, wie sagt man? Reizthema. Ein Reizthema für die ganze Gesellschaft. Wir müssen den französischen Wein boykottieren. Wir müssen ihn nicht kaufen dürfen. Oder vielleicht... Ja, wie könnte denn so ein Boykott konkret aussehen, haben wir uns hier im Kulturteil gefragt. Wir können ja noch den Wein trinken, den wir haben. Davon wollen wir jetzt mal nicht reden, von dem Wein, den wir haben. Es geht jetzt um den Wein, den wir boykottieren müssen. Den Wein, den wir noch nicht haben, den wir auch gar nicht haben wollen. Wir könnten zum Beispiel in einen Laden gehen, demonstrativ die Regale abschreiten und unverrichteter Dinge wieder hinausgehen. Achso, wieder abschrauben. Genau. Schadet ja den deutschen Händlern und nicht den französischen Staat. Es geht um den französischen Wein. Das kümmert den Franzosen alles überhaupt nicht. Ach so. Wir könnten demonstrativ in den Laden gehen, den französischen Wein erwerben und vor den Augen des Händlers ausschütten. Das wäre zum Beispiel eine gute Idee. Besser austrinken. Noch eine bessere Idee wäre es, das Geld auf den Tresen zu legen und den Wein gar nicht mitzunehmen. Gleich dazulassen. Das empfehlen wir das euch. Das wäre es überhaupt. Das empfehlen eure Jungs von eurer Tagesordnung. Eine politische Aktion, die sich gewaschen hat und die den Leuten Anlass zum Nachdenken gibt. Ich finde, wir sollten es nochmal erklären, damit es auch jeder versteht. Sven, du vielleicht? Also den Wein kaufen und im Geschäft lassen. Genau! Super! Super Idee. Großartig. Ein brillant. Kulturgut Europas, würde ich sagen. So, und jetzt improvisieren wir die Weitermoderation. Ich habe nämlich schon einen Ansatz. Och, lass sie den doch wegmachen. Ein Spezialklinikum vielleicht wäre da der rechte Ort. Ja, bitte. Dein Ansatz? Ja, mein Ansatz. Wir sind also, ihr werdet euch erinnern, in der letzten... Ich glaube nicht, dass die Zuhörer sich erinnern. Erkläre es vielleicht. Na schön, ich erkläre es trotzdem. In der letzten Tagesordnung mit dem Tragflächel-Düsengeflügelzüchterboot des... Geflügelzüchtverbands Gnasenstängels Süd... Von der Insel der vorigen Tagesordnung. Jedenfalls sind wir vor Madagaskar gestrandet und haben durch diese politische Aktion die Atomtests im Mururoa-Atoll auch nicht verhindern können. Aber wir haben sie angeprangert und das ist immerhin schon mehr als gar nichts gewesen. Vor allem in einem gegenöffentlichen Forum, das ja sonst von solchen Aktionen überhaupt nichts mitbekommen könnte, oder? Beziehungsweise diese Aktionen unterstützt, aber so, dass es die eigenen Füße nicht mehr... Was redest du denn da? Na gut, gehen wir mal vielleicht darüber hinweg. Also was machst du? Ach, du stehst auf. Das ist gut. Wenn wir nämlich im Stehen moderieren, kommt eine ganz andere Dynamik in die Sendung. Besser wäre noch im Rennen zu moderieren. Sollen wir das vielleicht mal ein bisschen probieren? Das ist ein bisschen eng hier im Studio. Hier auf dem Laufband? Vielleicht ein andermal. Ja, bei der nächsten Moderation. Ist es also so, dass wir mit dem Tragflügelzüchter-Geflächenboot auf der Insel... Nein, Quatsch, wir sind auf keiner Insel angekommen. Wir haben von Madagaskar getagt und jetzt, liebe ZuhörerInnen, sind wir auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg nach Paris. Das hast du ein bisschen schnell rausgelassen, aber wir sind natürlich auf dem Weg nach Paris und wir haben auch schon Schwerpunktthema Frankreich auf der Reise. Politisch akut. Was bitte? Also Darum geht es überhaupt nicht. Ach so, worum geht es denn? Ich weiß nicht, aber wir können vielleicht den nächsten Beitrag hier schon einläuten. Und den nächsten Beitrag? Ja, und zwar handelt es sich um eine Folge der beliebten Serie aus der Welt der kleinen Tierchen. Da brauchen wir eine ganz bestimmte Musik, die du gewiss vergessen hast. Nein, ich habe sie dabei. Gut, dann spielen wir die jetzt ein. Aus der Welt der kleinsten Tierchen, Folge 2, das Urmeter. Bitte Ruhe da hinten. Ja. Ruhe. So, das Urmeter, ja. Das Urmeter, meine lieben ZuhörerInnen zu Hause, unsere liebe ZuhörerInnen zu Hause an den Eltern, Eitern und Eutern. Das Urmeter wurde also schon vor geraumer Zeit in Paris entdeckt und liegt seitdem dort konserviert. Es hatte 12 Beine, eine Nase, 2 Augen, 3 und Fühler. Ein paar Flügel. Auf jeder Seite. Und das Urmeter gehört zweifellos zu den beeindruckendsten kleinsten Tierchen dieser Welt. Es kann sich schneuzen, es kann in der Nase popeln und es kann mit der Nase sogar Buchseiten aufschlagen. Leider kann es nicht lesen. Darum fristet es ein, ich würde sagen, eher trübes Dasein. Außer es verbindet sich symbiotisch. Als ein trübes Dasein als Buchseitenaufblätterer für faule Pariser Literaten, die das nicht mehr selber erledigen wollen. Symbiotisch, jetzt die symbiotischen Verbindungen vielleicht. Ja, mit den Pariser Buchseitenlesern. Da wollte ich drauf hinaus. Wir haben es jetzt zweimal genannt. Ich hoffe, gut, die Hörer verzeihen uns das. Vielleicht eine weitere Qualität des Urmeters ist selbstverständlich seine geringe Größe. Das Urmeter passt in jeden Schuhkarton. Eine Streichholzschachtel sogar. Ich habe kürzlich eins gesehen, das spiralförmig eingerollt in einer Streichholzschachtel Platz fand. Ich habe sogar eins gesehen, das auf einem Stecknadelkopf ein Zeltlager organisiert hat. Für mindestens 15 weitere Urmeter. Ein weiteres dagegen ist dir soeben an einem der Barthaare runtergeturnt. Ich nehme an, das hat ein bisschen gekitzelt, oder? Ich glaube, also möglicherweise so haben auch unsere Zuhörerinnen und ZuhörerInnen bereits genug. Erstens das. Und zweitens bereits genug vom Urmeter erfahren, als dass wir noch mehr uns darüber auslassen sollten. Ich finde, wer mehr vom Urmeter erfahren will, kann auch nach Paris gehen. Und es doch besuchen. Und das besuchen. Das finden anschauen wir auch. Anschauen im Schaukasten. Und ein gutes Buch mitnehmen. Das wird dann nötig sein. Ja, da freut sich das Urmeter auch. Blättert nicht nur die Seiten um, sondern es ist auch entsetzlich uninteressant anzuschauen. Da tut ein gutes Buch Wunder. Ja, dass Informationen vernetzt werden, finde ich ganz wichtig, weil oft ist so, dass man so verschiedene Sachen hört und durch Zufall oder so und dass da, also ich halte es für wichtig, dass man von anderen Kreisen, was eben alles so gibt, auch weiß. Das halten auch wir für wichtig. Auch wir sind dem aufklärerischen Geist verfallen. Deswegen jetzt direkt live aus Paris eine neue Folge von Doofe. Einen schönen guten Abend, Frau Finsky. Sie sind Verfassungspatriotin. Bald werden Sie sagen können, ich war Verfassungspatriotin. Ja, das interessiert die Hörer nun nicht, Frau Finsky. Vielleicht interessiert die Hörer aber, von wo aus Sie diese Sendung überhaupt ausstrahlen, diesen Beitrag. Ich wollte... Ja? Gut, wir strahlen, liebe Hörer, Ihnen zu Hause an den Eltern, Eitern, Eutern diese Sendung vom Eifel-Eufel-Turm aus. Zufrieden. Frau Finsky. Wo steht denn der Eiffelturm Ihrer Meinung nach? Ihrer Meinung nach? Er steht in Paris. Frau Finsky, Sie sind Verfassungspatriotin. Ja! Haben Sie dazu etwas zu sagen, Frau Finsky? Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, dass ich etwas sage, denn ich werde gleich eine Tat folgen lassen. Ich werde mich von diesem Turm stürzen und... Frau Finsky, Verfassungspatriotin, warum? Warum? Fragen Sie mich doch sowas nicht. Ich bin mit diesem Beruf nicht zufrieden. Ich werde mich von diesem Turm hinunterstürzen in den Tod. Gehen mir auf den Keks mit Ihren Sprunggeschichten. Ich möchte inhaltliche Bezüge. Ja. Ich möchte einen großen Rahmen, einen Bogen schlagen. Ach, sagen Sie. Ja. Los. Frau Finsky. Verfassungspatriotin. Ich bin also schon in meiner frühen Jugend Verfassungspatriotin geworden. Und sehen jetzt, Sie, es geht doch. Jetzt bin ich 46 und habe also mit dem Leben Schluss gemacht. Sie sehen auch grauenvoll aus, Frau Finsky. Natürlich. Dieses Kleid steht Ihnen überhaupt nicht. Ich habe heute Morgen auch kein Make-up mehr angelegt. Ich dachte, es lohnt nicht mehr. Es lohnt auch wirklich nicht mehr, Frau Finsky. Wenn Sie bitte hier auf die Reling, das Geländer steigen wollen. Natürlich. Ja. Frau Finsky, Verfassungspatriotin, vielleicht noch ein Schlusswort. Ja, ich würde sagen, ich grüße all meine Freunde und Bekannten und ja, gut. Möchte mit diesem Sprung ein Zeichen setzen. Auf Wiedersehen, Frau Finzke. Auf Wiedersehen. Nein, tschüss. Tschüss, Frau Finzke. So, liebe Hörerinnen, wir haben uns jetzt also ins Herz Europas, mitten in die Herzkammern von Paris gepumpt. An den Fuß des Eiffelturms in seinen 10 Zwischenräumen. Also liegen die Eingeweide einer Turmspringerin, einer gewesenen, nein, einer verwesenden Gefassungspatriotin. Jawohl, ja. Naja, da müssen wir auch gleich bitten, dass diejenigen, die das Äther-Zusatz-Sichtgerät, das Videogerät von uns erworben haben mit der Einsteckkarte, die bitte abschalten. Aber bitte sofort. Vor allem und die Kinder raus und ins Bett. Die Kinder sofort ohne raus. Eis. Ohne Eis. Ohne Eis. Das mit dem Eis ist sowieso, das bedeutet Verhängnis. Sven, würdest du jetzt vielleicht auch von diesem ekligen Anblick dich lösen? Ja nun, ich habe noch einen Abstrich gemacht und da werde ich wissenschaftliche Untersuchungen mit oder vornehmen. Oder da wirst du wissenschaftlich vorgehen, sehr gut. Mami, das sind ja wieder die lustigen Leute vom Radio. Diese Leute sind überhaupt nicht lustig. Ich finde sie schon lustig. Sei froh, dass du eine Mami hast. Ich habe überhaupt keine Mami. Hast du wohl? Nein, habe ich nicht. Du hast eine Mami? Nein, habe ich nicht. Ich kenne sie sogar. Nein. Ich kenne sie sogar ziemlich gut. Wie sieht sie denn aus? Ich kenne sie sogar ganz hervorragend. Wie sieht sie aus? Ich bin es selbst. Impertinentes Bike. Was? Jetzt komm gefälligst mit. Los, weg hier, wir müssen heute noch nach Ruhr. Ach, das sind ja wieder die alten Bekannten. Ja. Lauter bekannte Gesichter. Ich glaube, da vorne haben wir noch ein bekanntes Gesicht. Nee, da vorne ist kein bekanntes doch, Gesicht. Doch, doch, ich sehe es genau, da ist noch ein bekanntes Gesicht. Du wirst diesen Gesicht. Menschen jetzt ansprechen. Ich werde ihn nicht ansprechen. Doch, es wirst du der tun. Ist überhaupt auf, nicht da. Auf mich reagiert er nicht. Natürlich ist er nicht da, aber natürlich ist er da. Du siehst ihn doch, jetzt geh ihn ansprechen. Wir müssen ihn noch jedes Mal ansprechen. Herr, siehst du, reagiert überhaupt nicht. Nochmal. Herr. Nochmal, los, richtig ran. Gehen. Herr Schulz-Hektor! Was? Oh, Scheiße. Ja, schönen guten Tag, Herr Schulz-Hektor, das ist ja... Von schönen guten Tag kann ich die Rede sein, ich bin überhaupt nicht hier. Das, oh, das freut mich ja zu hören. Ja, wenn Sie jetzt vielleicht noch gehen würden, Herr Schulz-Hektor, dann wäre das Problem ja schon gelöst. Ich gehe ganz bestimmt nicht. Na, das... Ich setze mich auf den Boden. Ja, das hätte ich mir denken können. Doch nicht in den... Ach, vielleicht doch in den Ölfleck. Ich setze mich dahin, wo ich möchte und ja, da möchten Sie sich gerne. Bitte überhaupt ja. Nicht ein. Ich kann es nicht vertragen. Es sieht auch sehr schön aus. Es passt sehr schön zu Ihrem Gesicht, Herr Schulz-Hektor. Wenn Sie sich bei mir auf diese Weise einschmeicheln wollen, dann ja. Haben Sie sich aber getäuscht. Ich bin überhaupt nicht anwesend, ich befinde mich an einem ganz anderen Ort und zwar... Haben Sie es bemerkt, die ganzen... Ohne Ihr Zutun. Die ganzen oh. Menschenmengen sind verstummt. Es ist leise geworden. Oh, ich sehe auch den Grund, da hinten kommt... Welcher denn? Frau Gräfin Donhoff. Oh nein. Das war ja zu befürchten. Hallo. Tja, jetzt, wenn Sie mich bitte durchlassen wollen, ich bin auf einer Einkaufsreise. Sehen Sie mal, Frau Donhoff, die ganzen Menschen kleben ja an Ihrem Mund förmlich. Sie kleben an Ihren an Lippen. Meinem Mund? Nehmen Sie die doch mal ab. Unappetitlich. Ja. Ach so, ich denke, diese Leute möchten ein Wort von mir hören. Sie möchten, ich habe eine kleine Rede vorbereitet. Oh, das scheint mir sehr angenehm. Nehmen Sie ja, hier mein Handtäschchen. An das französische Volk. Hm. Liebes französische Volk, liebe Französinnen und Franzosen. Wie ich gerade höre, haben die Franzosen daran... Offensichtlich auch kein Interesse, Frau Donner. Ob es nur an Ihrer Rede liegt oder an Ihrer vermaledeiten Person. An der Niedrigkeit dieser Menschen. An meiner was? Vermaledeiten Person waren meine Worte. Sie heißen ja nicht nur Frau Donner. Nein, ich heiße allerdings nicht nur Frau Donner. Sie heißen vielmehr sogar Gräfin Donner mit blöden Fransen dran. Ach, Sie beide, es ist immer wieder, also mir wird ja immer wieder richtig mit eiskalt ins Herz, wenn ich Ihnen zuhören darf. Mit blöden Fransen. Es ist wirklich großartig. Mami, wo ist denn meine Säge? Sie sind ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wo meine Säge ist? Du hast keine Säge, A. Ich hab wohl eine Säge. Wenn ich sage, du hast keine Säge, dann hast du mit diesem Moment keine Säge mehr. Ich hab überhaupt keine Mami. Du hast eine Mami und zwar mich und ich bin die beste Mami. Wenn du meine Mami sein willst, dann musst du auch meine Säge kennen. Du willst meine Mami sein. Ich bin deine Mami. Keine Widerrede. Ich zieh dir am Ohr. Wo ist meine Säge? Das Ohr hängt ja schon fast bis zum Erdboden bei dir. Ja, Frau Tone, wenn Sie jetzt bitte gehen würden. Also, ich habe ganz bestimmt kein Interesse zu bleiben. Erst recht nicht, wenn Sie mich darum bitten. Frau Tone, Sie sind wieder erlesen geschmacklos angezogen, wenn ich das sagen darf. Geschmacklos angezogen, sagen Sie? Frau Tone, man sieht unter Ihrer Haartönung das Grau hervorschimmern. Das wunderbar, Grau, wunderbar haben Sie das gesagt, Grau, Herr Schulz-Hektor. Großartig. Haartönung. Ich habe unter meiner Haartönung... Wie kommen Sie überhaupt, dass ich eine Haartönung... Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich eine Haartönung... Ah, was machst du denn da? Ich sehe den Eiffelturm an. Also ich bin sowieso überhaupt nicht da. Mich interessiert das nicht. Was fällt der um? An einem ganz anderen Ort. Ah, was machst du denn da? Halten Sie doch das Kind davon ab, bitte. Ich kann dieses Kind nicht davon abhalten. Das ist nicht mein Kind. Oh Gott. Also ich gehe jetzt einkaufen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ich bin sowieso nicht hier. Ja, das habe ich schon begriffen, Herr Schulzektor. Nein, Sie nicht. Aber es ist ja immerhin ruhig. Es ist tatsächlich ruhig. Wir haben diese Leute alle verdächtig sehr schnell zur Ruhe gebracht. Da braut sich doch was. Vorsicht, Kinder! Oh nein! Scheiße! Oh, was das ausgerechnet? Der Eiffelturm. Das darf doch nicht wahr sein. Wo eben noch der Eiffelturm stand, ist jetzt verbrannte Erde, totes Land. Hingemulcht. Ja. Hingezwercht. Dann machen wir vielleicht aus Verlegenheit mal vielleicht einen nächsten Beitrag an und versuchen, den wir machen uns über Nacht so lange wieder aufzubauen. Aus dem Staub. Ja, vielleicht müssen wir doch ihn wieder aufbauen, bevor wahrscheinlich die Leute sich beschweren. Also jetzt erstmal vielleicht Musik, solange, solange wir in der Arbeit sind. Ja. Gewiss habt auch ihr euch schon manchmal gefragt, was eigentlich aus Hannes Strohkopf geworden ist, der bekannten Gestalt aus den Janosch-Kinderbüchern. Wir wollen es euch sagen. Er ist nach Amerika ausgewandert und aus Hannes Strohkopf wurde Johnny Depp. Was soll das heißen? Kulturgüter Europas Folge 6. Over and over, I keep going over. Der Abstrich, meine Damen und Damen draußen, unsere Damen und Damen draußen, deine doch auch, oder? Meine auch, unsere aller Damen und Damen. Deine auch? Selbstverständlich. Gut, der Abstrich, häufig, wenn er bei uns vorgenommen wird, ist er uns schmerzlich bewusst, selten aber erkennen wir seinen Sinn. Sven dagegen hat heute in eurer Tagesordnung, ihr werdet euch erinnern, einen Abstrich vorgenommen. Und er wird uns jetzt gleich berichten, was damit geschehen ist. Ich mache Lärm und übergebe an Sven. Gut. Ja, wir haben zunächst den Abstrich in unser Labor verbracht. Ah, da wird es jetzt interessant. Wie sieht denn heutzutage am Ende des 20. Jahrhunderts so ein Labor überhaupt aus? Ja, wir haben zunächst eine Ablagraphie mit der Probe. Wie ist es denn im Labor, wenn der Strom ausfällt? Histomie. Was passiert dann? Und wenn jemand mal zu spät kommt, muss der dann vielleicht so mit verbundenen Händen die Gewebereste aufsammeln? Sind das so Blechtische oder ist das Gebein auch aus Holz? Nein, wir haben alles sehr hygienisch mit modernen... Habt ihr auch eine Zeitschrift abonniert in eurem Labor? Wie ist es denn mit Notstrom selbstverständlich beziehen wir alle aktuellen sehr teuer wird, dann ist doch problematisch mit so Sachen wie Radioweckern oder diese Geräte, die es in Labors heute so gibt. Eigentlich haben wir keinen übermäßig hohen Weltabstrichtag. Wir haben ja heute Weltabstrichtag. Es hat ja auch einen Anlass, dass du heute diesen Abstrich genommen hast. Es ist Weltabstrichtag. Hat es irgendetwas verändert? Hat es was bewegt im Leben eures Labors? Mich als Wissenschaftler interessieren natürlich eigentlich nur die Ergebnisse der Abstriche. Ja, unsere Hörer haben da ganz andere Interessenlagen. Mich als potenziellen Laborarbeiter würden auch die finanziellen Konditionen interessieren. Ja, wie ist es mit Freizeitausgleich? Ja. Unsere Laboranten unterliegen den ganz üblichen Arbeitsbedingungen. Was hat das mit dem Weltabstrichtag zu tun? Auch. Also auch Kleidungsordnung. Und auch mal Pause und so gesehen. Selbstverständlich Arbeit. Vielleicht auch Betriebsausflug mal. Betriebsausflug, ja, wir waren was auf der Schwäbischen Alb. Was ist denn das Ergebnis eures Abstrichs heute gewesen? Ja, in einer sehr kleinen Probe doch viele verschiedene Knochensplitter. Ah. Oh, vielen Dank, ja. Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit nachschieben. Also ich weiß nicht, ob das den Röhren schon reicht, der Knochensplitter. Nun, noch was vielleicht? War noch was drin? Teile verschiedener innerer Organe. Ah, vom Schwein oder vom Rind? Hm. Ja, nach diesem Panoptikum, diesem Mahlstrom von Gefühl, Schmerz, Herz und Wissenschaft sind wir jetzt hier immer noch in Paris, mitten in der Hauptstadt an der Leine. Nein, Seine. Und haben das Sein. Jeder an die Leine, würde ich. Das würde ich auch sagen. Gerade im Land der Franzosen, in dieser schweren Zeit, jedem empfehlen wollen. Wir haben unterdessen ein bisschen Ordnung geschaffen hier in Paris. Ja, wir haben aufgeräumt, also haben den Schaden beseitigt, denn dieses unsägliche Blag, Blag. Ja, Blag, Blag, Blag. Angerichtet hat. Haben wir einen neuen Eiffelturm aufgebaut. Schöner und größer, als ihr den alten je gewohnt habt. Er sieht einem Bonnie M-Stück täuschend ähnlich. Ihr hört es gerade im Hintergrund. Ja. Das könnten wir erst noch sagen. Unter den Trümmern des alten Eiffelturms, und das wollten wir ja eigentlich zuerst sagen, auch endlich das Motto unserer diesigen neunten Sendung gefunden. Sie lautet... Aha, sie lautet... Nein, es lautet das Motto. Das Motto. Die Sendung hat schon gelautet. Die ist bald vorbei. Bald endlich vorbei. Das Motto der Sendung lautet: Die letzte Tagesordnung in Paris. Jawohl, jawohl. Und es verabschiedet sich von euch zunächst mal, glaube ich, der Sven, oder? Ja, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, die uns bis zu Ende begleitet haben. Sie haben uns auch die Daumen gehalten. Ja, das hoffe ich. Die Stange bestanden. Jedenfalls sind wir schon wieder hier um 4 Uhr morgens im Sendestudio. Wir sind gerade aufgestanden. Wir dürfen hier nichts essen. Ein Plakat hängt an der Wand, das es uns verbietet. Wir haben einen Mordshunger. Ja, ich würde sagen, wir sind sogar um 5 hier im Sendestudio und wir haben nicht mal Keks. Ich setze noch einen drauf. Es ist 6 Uhr und wir haben noch keinen Tropfen zu uns genommen. Ich würde sagen, es ist 6:30. Dann sage ich jetzt Hosen runter, weil da gehe ich nicht mehr mit. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch von euch da draußen, liebe ZuhörerInnen. Ihr seid sportiv gewesen, ihr seid nett gewesen. So ist es. Es war ein Heidenspaß mit euch. Na, Spitze. Tschüss, bis nächste Woche. Und auch ich sage euch Tschüss für vielleicht etwa ein halbes Jahr, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls sage ich euch irgendetwas, ich muss mir noch überlegen, was. Also, ne? Bis nächstes Mal. Jetzt noch ein bisschen der neue, verbesserte Eiffelturm. Der ist gut, richtig gut. Sven, Kai und Michi sagen Tschüss. Tschüss.